Einheit 5. Übung 1a. 1. Suchst du noch eine Arbeitsstelle? Ja, ich finde einfach keine Stelle, die zu mir passt. Warst du schon im Jobcenter? Im Jobcenter? Nein, noch nicht. Aber ich habe gestern einen Termin für ein Beratungsgespräch in der kommenden Woche vereinbart. 2. Hallo, Fahim. Du bist auch zur Jobmesse gekommen? Es sind ganz schön viele Menschen hier. Hi, Daria. Ja, meine Deutschlehrerin hat mir erzählt, dass man auf der Jobmesse Arbeit finden kann. Also bin ich hier. Hast du schon mit vielen Firmen gesprochen? Nein, noch nicht. Aber ich war schon an einigen Ständen und habe mich über Arbeitsmöglichkeiten informiert. 3. Du, Mila, du suchst doch eine Stelle als Köchin, oder? Ja, warum? Ich habe mir heute in der Zeitung die Stellenanzeigen angeschaut. Und da habe ich eine Anzeige gefunden, die dich interessieren könnte. Schau mal, das Restaurant Waldhorn sucht eine Köchin. Da kannst du dich bestimmt bewerben. Danke, Raphael. Das mache ich. 4. Machst du noch die Umschulung zum Kaufmann im Einzelhandel? Ja, aber ich bin schon fast fertig. Ich mache zurzeit ein Praktikum in einem Supermarkt. Gefällt dir die Umschulung? Auf jeden Fall. Und ich verdiene ja auch schon ein bisschen Geld. 5. Wie war's im BITS? Hast du dich über Jobmöglichkeiten beraten lassen? Ja, es war ein gutes Beratungsgespräch. Ich habe viele Informationen bekommen. Und die Mitarbeiterin vom BITS hilft mir auch beim Schreiben meiner Bewerbung. Das ist ja toll.